Die Zeitung Rodong Shinmun brachte am 10. Oktober einen Beitrag des militärischen Kommentators unter der Überschrift »Mit keinerlei Theater kann die südkoreanische Armee ihre elende Niederlagengeschichte und ebensolche Lage als koloniales Söldnerheer vertuschen«.